im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, Mittwochnacht. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ausnahmsweise eine Mittwochnacht ohne ein festes Thema. Nächste Woche fangen wir wieder damit an, dass wir jeden Mittwoch ein festes Thema haben. Heute ist die Sendung auch wieder ganz offen und ganz frei für euch, für eure Anliegen und für eure Themen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann freue ich mich darüber und sage herzlich willkommen und ruft einfach an unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich sehr, die erste Anruferin begrüßen zu können. 15 Jahre ist sie alt und sie heißt Laura. Hallo Laura. Hallo. Hallo. Ja. Laura, weswegen rufst du an? Also ich rufe deshalb an, es geht um meine Mama und um unsere Familie sozusagen. Mhm. Also das war so, die ist krank geworden, mit einem Loch im Darm ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Mama? Ja, meine Mama. Ja. Und ja, und weil sie so lange im Krankenhaus war und so lange im Krankenstand war, hat sie ihre Arbeit verloren. Mhm. Und jetzt stehen wir ohne Geld da. Ach du je. Und wir haben 1.000 Euro Miete und wir sind jetzt diesen Monat schon im Minus. Wie lange war die Mama denn im Krankenhaus? Ich schätze 2 Wochen war das. Ja, das geht ja noch. Ja, und nächsten Monat wird sie dann operiert. Ja. Weißt du denn genau, was sie hat? Ein Loch im Darm. Also. Aha, ja, das hast du gerade schon gesagt, aber es ist dabei geblieben und das kann man dann operieren. Ja. Ja. Genau. So, und wegen 2 Wochen hat die Mama die Arbeit verloren? Ja, also meine Mama war bei der Arbeit in Probezeit. Ach so. Und dann wurde sie fristlos gekündigt und wir vermuten, dass das der Grund war. Das würde ich fast auch schon vermuten. Ja. Ja. Wie groß ist die Familie denn noch? Da bist du, die Mama, der Papa? Gibt's noch Geschwister? Nein, es gibt keinen Papa. Ich bin noch mit meiner kleinen Schwester. Ach so, es gibt keinen Papa. Ja. Ich verstehe. Wo ist denn dein Papa? Meine Eltern sind leider getrennt. Mhm. Mein Papa wohnt in Sachsen. Und ja, und der hilft uns nicht. Der ist eher so geizig und so. Der kümmert sich nicht darum. Und wie alt ist deine kleine Schwester? Die ist 12. 12. Das heißt, eure Mama muss alles alleine meistern und alles. Genau, alles alleine zahlen, Strom, Miete, alles. Und die Miete ist so hoch, wie du gerade sagtest, von 1.000 Euro. Genau, und wir wissen einfach nicht mehr weiter. Und es kommen auch noch andere Rechnungen dazu. Und meine Mama, die ist schon so fertig, ich höre sie manchmal auch schon weinen im Bad. Und das ist natürlich dann für dich auch traurig, wenn du die Mama weinen hörst. Ja, also nicht nur für mich, auch für meine Schwester. Ja, klar. Ist denn die Angst jetzt so groß, dass ihr vielleicht sogar aus der Wohnung raus müsst? Ja, also die Ämter drohen uns schon mit Räumungsklage und die Vermieter, nicht die Ämter, habe ich jetzt verwechselt. Mhm. Und ja, und ist denn das eine große Wohnung? Ich meine, das ist ja auch eine Menge Geld, 1.000 Euro für eine Miete zu zahlen. Ja, also das ist 100 Quadratmeter Wohnung. Ja. Eine Vierzimmerwohnung. Und es ist euer Zuhause und ihr fühlt euch sicher wohl da. Naja, also so ganz wohl fühlen wir uns jetzt auch nicht mehr wegen den Vermieter, weil wir sind mit 800 Euro Miete eingezogen. Mhm. Die haben die Miete so hoch geschossen, weil die uns unbedingt raushaben wollen. Ach du je, das kommt auch noch hinzu. Ja, weil wir halt nicht so gut die Miete zahlen können, weil wir ja so wenig Geld haben. Wie lange muss deine Mama denn dann nochmal ins Krankenhaus, wenn sie operiert wird? Also nach der Operation für 2 bis 3 Wochen. Mhm. Es kommt ganz auf die Wunde dran drauf an. Das heißt, das dauert mindestens noch 2 Monate, bis sie sich wieder um Arbeit bekommen kann. Und diese 2 Monate sind natürlich eine harte Zeit. Genau, jetzt mit ganz wenig Geld und so weiter. Und jetzt geht auch bald die Schule wieder an. Ja. Wir brauchen Schulsachen, wir können es nicht bezahlen. Das ist mir auch voll peinlich. Ich verstehe. Ich habe auch schon voll Angst, gemobbt zu werden und so. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt ja nicht hässlich oder so. Aber wenn man wenig Geld hat, dann ist man Mensch zweiter Wahl. Und so ist das leider. Ist mir echt peinlich. Wenn deine Mama traurig ist über die Zustände, was sagst du ihr denn dann? Ja, ich sag halt immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Licht rein her. Das ist ja nett. Oftmals stimmt das ja sogar. Und das ist natürlich ein sehr schöner Spruch. Du bist 15 Jahre alt, noch recht jung. Und ja. Eigentlich müsstest du ja schon jetzt tief schlummern, ne, um die Zeit. Nein, eigentlich nicht. Ich habe noch Ferien. Okay. Ich will dich ja gar nicht... weiß deine Mama, dass du hier anrufst? Ja, die hockt neben mir. Ach, die hockt sogar neben dir? Ja. Ob du sie mir denn mal kurz gibst und wir reden gleich nochmal weiter? Okay, ich gebe sie dir. Super, danke. Hallo Domian. Ich ja. Susi. Wie heißt du denn mit Vorname? Susi. Susi, S-U-S-I. Ach, Susi, entschuldige. Das habe ich nicht verstanden. Susi, das klingt ja wirklich traurig und bedrückend für eure kleine Familie, die Situation. Oh ja. Schilder du sie doch mal aus deiner Sicht, des Erwachsenen. Ach ja, ich bin momentan total nervös, weil ich keinen Boden mehr unter den Füßen spüre. Es ist natürlich jetzt peinlich. Ich finde zwar lieb, was meine Tochter da veranstaltet hat, mit dir darüber zu reden, weil wir ja keinen Mann haben, wo man reden kann. Mhm. Ja, es ist so, ich muss aus der Wohnung raus. Die ist einfach zu teuer mit 1.000 Euro. Ja. Ich kriege am Sozialamt kriege ich ja momentan nichts, weil ich ja Überzahlung habe. Jetzt haben sie natürlich alles eingestellt. Jetzt bin ich auf dem Konto schon im Minus. Aber du musst ja von ihr müsst ja von irgendetwas leben. Wie viel habt ihr denn zur Verfügung im Moment? Gar nichts. Geldbeutel ist leer. Aber ihr müsst doch essen. Ich habe 4 Euro im Geldbeutel noch. Es hört sich peinlich an. So weit unten war ich mein Leben noch nie. Warst du denn schon auf den Ämtern und hast dich erkundigt? Gehe ich morgen wieder ran und so, aber nachdem ich ja Überzahlung habe von noch über 1.000 Euro und jetzt dann ja auch die Arbeit verloren habe und das alles und so und die stellen sich alle quer und es kommen Rechnungen rein und ich weiß gar nicht mal wie und was ich das, ich alles machen soll. Ich bin froh, dass ich heute meine Stromrechnung noch machen habe können bei der Bank, weil sonst hätte ich jetzt Stromsperrung, Telefonsperrung. Und noch andere Sachen. Und ich habe ja auch schon von Gerichtsdrohungen und so. Und ich bin ganz entsetzt, dass in unserem Land das möglich ist, dass eine kleine Familie, 2 Kinder und eine Mutter... Ich habe halt nur Angst, dass ich irgendwie auf der Straße oder ein obdachlosen Ding... Nein, das darf nicht passieren. Da gibt es ja genug Auffangmöglichkeiten. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du noch nicht richtig gut beraten wurdest. Kann das sein? Ja, also überhaupt nicht, nein. Lass uns doch mal kurz über die Wohnung sprechen. Warum ist die so teuer? Ich bin eingezogen damals. Es werden jetzt 5 Jahre, wo wir drin sind. Und damals bin ich eingezogen. Da haben wir gedacht gehabt, okay, das klappt alles, arbeitsmäßig und Ding alles. Mei, da war es nur auf 800. Und irgendwie, weiß auch nicht, von heute auf morgen hat der Vermieter alles höher gemacht. Und ist klar, das Leben ist jetzt, wird immer teurer und teurer. Die Miete werden immer teurer und teurer. Ja, das aber die armen, alleinerziehenden Mamas auf der ganzen Welt, die wird nicht geschaut. Und es ist sowas Gemeines in diesem deutschen Staat. Bevor du in diese Stelle gegangen bist, wo man dich jetzt wieder rausgeschmissen hat, hattest du da längere Zeit eine Arbeit? Ich kann nur Teilzeit arbeiten. Ich schaffe das Vollzeit nicht mehr, gesundheitsmäßig. Ich schaffe es nicht mehr. Mhm. Gut, und du hast ja auch 2 Kinder zu versorgen. Ja, okay, meine Kinder sind schon so selbstständig, dass sie auch alleine bleiben können und so. Ja. Aber ich sag mal halt, ich habe ja auch schon Brustkrebs hinter mir gehabt und so und ach so, das heißt, da gibt es noch eine Baustelle in deinem Leben, die auch ernst zu nehmen ist. Ja, und ich habe jetzt Angst, weil nächste Woche, Donnerstag, habe ich ja Magen-Darm-Spiegelung und ich habe halt Angst, dass am Schluss rauskommt, dass ich Darmkrebs habe. Davor habe ich Angst. Aber du warst ja schon im Krankenhaus. Ich war im Krankenhaus. Das heißt, die müssen dich doch schon auf den Kopf gestellt haben und alles. Haben sie schon. Sie haben gesagt, kommt da so ein Teil vom Darm wird rausgeschnitten, das Loch wird so gemacht und das ist ja die nächste Chance, ob das Loch überhaupt zu bleibt. Aber haben die denn nicht schon eine klare Aussage getroffen? Ist es Krebs, ist es nicht Krebs? Nee, deswegen habe ich jetzt dann ja den Darmspiegelung und Magenspiegelung. Das haben die nicht gemacht bei dem ersten? Da habe ich so ein Ding trinken müssen und da haben sie ja gesehen, dass ich das Loch habe. Und da habe ich ja Medikamente infusiös gekriegt. Ja. Und dann hat es geheißen gehabt, okay, operiert man oder wartet man noch. Aber nachdem der Dickdarm ja noch davor ist, haben sie gesagt, okay, man kann das mal mit Medikamente und mit Infusion, kann man das nur ein bisschen rückstellen. Und dann schauen. Und jetzt und dann habe ich halt gemeint gehabt, okay, dann brauche ich ja nichts mehr. Hat der Arzt gemeint, nein, das muss gemacht werden. Ja klar, das muss gemacht werden. Dann kriege ich halt, ich habe halt Angst vor dem künstlichen Katheter, was mir wahrscheinlich zustehen wird. Ein künstlicher Ausgang, oder? Ja, genau. Aber der wird wahrscheinlich dann nur vorübergehend sein. Ich hoffe es. Ja, das hoffe ich auch für dich. Ich komme halt damit alles nicht raus. Ich verstehe ja auch, du hast jetzt Angst um deine Gesundheit. Ich habe Angst, dass ich sterben muss. Ich habe halt einfach nur so Angst, dass irgendwas passiert. Und ich spüre irgendwas bei mir, dass was passieren wird. Ich habe einfach nur so Angst. Ja. Ich bin 48, ich mag noch nicht, meine Kinder brauchen mich. Ja, das verstehe ich. Du hast Angst jetzt wegen der Erkrankung und dann auch noch die große existenzielle Angst, wie finanziere ich das Leben? Alles zusammen. Wie geht das denn, wenn du jetzt ins Krankenhaus musst? Wer kümmert sich um die Kinder? meine Große, die ist 15, die wird jetzt 16 im Dezember. Also meine Kinder sind immer auf selbstständig. Ich habe sie immer so erzogen, dass es selbstständig alles klarkommt. Ja, die Laura wirkt ja auch sehr nett gerade und sehr erwachsen schon. Ja, doch, die ist wirklich. Also ich bin sehr stolz auf meine Mädels, weil ich bin jetzt seit 10 Jahren alleine. Was ist denn mit dem Vater? Was ist das denn für einer, der sich gar nicht kümmert? Ich habe zwei Lebenspartner. Ich habe zwei Männer in mein Leben gehabt und die kannst du alle in die Wüste schicken. Sind die Kinder von verschiedenen Vätern? Ich habe eine Beziehung gehabt, da habe ich zwei Kinder. Die Große ist 21, die wohnt aber nicht mehr daheim, die wohnt schon alleine. Mhm. Die hat jetzt auch ihre Lehre fertig und so. Mhm. Die kann mir auch nicht helfen, die muss selber ihre Miete und das zahlen und die verdient nicht viel. Und ist natürlich so, mein zweiter Partner, mit dem habe ich auch nicht mehr am Hut. Mhm. Nein, da ist auch schlimme Sachen passiert. Also im Klartext, die Väter der Kinder unterstützen dich null. Die zahlen zwar Unterhalt, ich bin froh, dass sie Unterhalt zahlen. Wo fließt das Geld denn im Moment hin? Es geht alles drauf für die Miete, es ist immer alles drauf gegangen. Verstehe. Alles drauf, man hat halt immer das alles so gemacht. Ich wollte halt immer, dass meine Kinder schön haben. Mhm. Natürlich, das will jede Mutter, ja jeder Vater will das. Ich habe halt immer gemeint und ich habe gedacht gehabt, ich schaffe es und so. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren auf der Suche nach einer kleineren, billigeren Wohnung. Mhm. Aber wenn du so 3 Zimmerwohnungen hast, hast die kosten ja auch schon alle 800 Euro. Wo wohnst du denn eigentlich? Ich wohne in Pfaffenhofen an der Elm. Ah ja. Mensch, so ländlich. Man denkt, dass man wohnt ländlich, es ist billiger und so, aber es ist es nicht mehr so. Susi, ich empfinde deinen Anruf als Hilferuf, als wirklichen Nothilferuf. Ja. Und wir werden jetzt mal in unserem Rahmen, was wir leisten können, das ist nicht zu viel, aber ein bisschen ist es schon, uns jetzt mal ganz schnell auch hier in der Nacht noch schlau machen, wo wir dich hinleiten können, damit du zumindest eine ordentliche Beratung kriegst und genau weißt, was dir zusteht. Mhm. Darüber hinaus möchte ich unsere beschlagenen und gut informierten Zuschauer und Zuhörer bitten, die sich in diesem Bereich gut auskennen. Mhm. Uns doch, lass mich kurz sagen, dass diese Zuschauer und Zuhörer uns doch bitte eine Mail schicken mit konkreten Tipps, die wir dann an dich, Susi, weiterleiten können. Das wäre super. Ich habe halt nur Angst, in 2,5 Wochen geht die Schule und ich weiß nicht mal, wie ich Schulsachen kaufen kann. Mhm. Ich verstehe. Wir haben jetzt deine Not verstanden. Auf jeden Fall, Susi. Jetzt bitte ich dich, mir nochmal deine nette Tochter zu geben. Ja, gerne. Und dann gleich legt ihr auf. Aber ich brauche mich jetzt nicht schämen, dass man jetzt darüber so geredet hat. Nein, dafür muss man sich überhaupt nicht schämen. Ich finde es sogar sehr mutig von dir, dass du dich gemeldet hast und dass so ein Notstand auch an die Öffentlichkeit kommt. Da muss man sich wirklich überhaupt nicht schämen. Mhm, okay. So, liebe Susi, jetzt gibst du mir die Laura nochmal und danach legt ihr auf und wartet dann auf unseren Rückruf, okay? Okay, danke schön. Sehr gerne und alles Gute. Vielleicht kriege ich ein Autogramm noch mit von dir. Das schicken wir gerne zu. Machen wir gerne. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss, Susi. Ja. So, liebe Laura, ich habe deine Mama gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass wir mal versuchen, uns jetzt richtig hier schlau zu machen, ob wir euch ein bisschen helfen können. Dann habe ich immer sehr tolle und engagierte Zuschauer und Zuhörer in der Sendung, die auch immer gute Tipps noch geben können. Ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht kommt irgendwas in die Gänge, dass ihr zumindest erstmal über die Durststrecke jetzt hinwegkommt und ihr euch nicht so große Sorgen machen müsst. Danke, das war lieb. Und ich glaube, das wird schon gut gehen mit deiner Mama. Wenn sie jetzt operiert ist, dann ist das behoben, das Loch im Darm weg. Und ich glaube, es geht dann auch wieder richtig bergauf. Und ihr braucht keine Angst zu haben, dass der Mama was passiert. Okay. Ne? Ja. So, liebe Laura, jetzt bitte ich dich aufzulegen und ihr werdet gleich, oder du wirst, denn deine Mama wird von Henning, meinem Psychologen, zurückgerufen und alles Weitere passiert dann im Hintergrund, okay? Okay, danke schön. Liebe Laura, alles Liebe nochmal und schöne Grüße an deine Mama und deine jüngere Schwester. Okay, mach ich. Tschüss, ciao. Tschüss. Ach, herrje. Hoffentlich können wir da jetzt heute Nacht noch gezielt was unternehmen, denn das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz dringend. Dirk ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Ich wollte mich einmal bei euch, also bei deinem Team bedanken. Ich höre euch eigentlich schon seit 20 Jahren ungefähr. Ja. Sehr nett, vielen Dank. Bitte. Ja, ich rufe an aus dem Grund, ich bin im Juni mit meiner Lebenspartnerin nach Spanien gefahren. Ja. Urlaub machen. Ja. Das war der 5.6. Und ja, am nächsten Tag, was man so macht, einkaufen gehen und so weiter. Am Samstag, dann waren wir auf dem Markt, waren abends auch noch was essen. Mhm. Und da sagt meine Frau zu mir oder meine Lebenspartnerin, ich gehe jetzt duschen. Ich bin aber draußen geblieben, vorm Haus, auf der Terrasse, weil es mir drin ein bisschen zu warm war. Ihr hattet eine Ferienwohnung? Ja. Ja, mhm. Okay. Ja, und dann bin ich um 10 Uhr reingegangen. Und da war meine Frau, lag im Fernsehsessel und war tot plötzlich und unerwartet. Sie hatte keine Erkrankung? Keine merkbare Erkrankung? Nein. Es ging ihr gut und ihr habt einen ganz normalen Tag verlebt und richtig, niemand keine hat... Anzeichen von irgendetwas. Ach Gott, was für eine Katastrophe. Was hast du denn da gemacht in dem Moment? Hast du es überhaupt realisiert, dass sie tot ist? Ja, sicher. Ich bin hingegangen, also so, wie sie da in dem Sessel lag, also sieht man sofort, dass sie nicht schläft oder so. Mhm. Ich habe dann auch versucht zu reanimieren noch, aber ich weiß ja nicht, wie lange das her war. Ich war ungefähr eine halbe Stunde draußen. War sie denn, hatte sie noch geduscht? Konntest du das rekonstruieren? Ja, ja, sie saß ja da und hatte jetzt nicht allzu viel an. Mhm. Und ja, also die war duschen. Und dann lagst du da tot im Sessel. Dann hast du sicher da auch den Krankenwagen angerufen? Ja, ich bin dann auf die Straße runter. Da ist ein Nachbar, den wir ganz gut kennen. Und der spricht Spanisch. Und der ging zufällig mit seinem Hund raus. Und dann hatte ich ihm das erzählt. Und dann hat er sofort die Polizei angerufen. Oder hier den Notarztwagen. Die kamen dann auch. Aber das hat auch alles in allem, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Bis sie da waren. Da konnten die nur noch den Tod feststellen dann definitiv. Richtig, richtig. Ja. Die haben auch dann noch reanimiert. Die müssen das machen, 20 Minuten lang. Mhm. Ja, ich hatte eigentlich schon gesagt, die sollen aufhören, weil es hat ja eh keinen Sinn mehr gehabt. Du standst die ganze Zeit daneben, während die das taten. Ja, ja. Das ist sicherlich auch kein schöner Anblick. Nein, wirklich. Das ist ein schlimmer Anblick, ja. So, das heißt, ihr habt eine Urlaubsreise gemacht und diese Urlaubsreise endet in einer Tragödie. Du hast deine Frau verloren. Richtig. Deine Partnerin verloren. Ja. Das heißt, du musstest dann deine Partnerin überführen nach Deutschland? Richtig. Sie ist dort verbrannt worden im Krematorium. In Spanien? In Spanien, ja. Ich hatte das dann auch meinen Eltern erzählt, natürlich per Handy angerufen. Die kamen dann auch ganz schnell plötzlich nach Spanien an. Und der Vater hatte dann auch schon Überführungspapiere von einem hiesigen Bestattungsunternehmen. Also ich durfte die Urne ausführen. Ah, das heißt, du hast sie selbst getragen dann und mit ins Auto oder Flugzeug genommen? Ins Flugzeug, ja, im Koffer. In deinem Koffer? In meinem Koffer, genau. Im Handgepäck? Nein, im normalen Koffer. Ich hatte also einen Koffer und ein Handgepäckstück. Was ist das für ein Gefühl, wenn man am Laufband steht, wo das Gepäck rauskommt, und man sieht seinen Koffer und weiß, da ist die Urne mit der Asche der geliebten Partnerin drin. Was ist das für ein Gefühl? Das ist schlimm. Ist schlimm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, das ist eigenartig. Ich hätte auch die Asche behalten dürfen in Spanien. Mhm. Das ist nach spanischem Gesetz, ist es mein Eigentum dann. Hier ist das anders. Aber hier in Deutschland geht das natürlich nicht. Dann bist du mit deinem Koffer und der Urne in dem Koffer nach Hause gefahren. Und dann, was hast du dann mit der Urne gemacht? Ich habe sie hier noch eine gute Woche behalten und ja, sie stand dann auf der Fensterbank makabrerweise. Ich hatte auch Sonnenblumen gepflückt, das waren ihre Lieblingsblumen, die hatte ich auch im Koffer mitgenommen und habe die dann also auch dazugestellt. Und nach einer Woche circa habe ich sie dann zu unserem Bestatter übergeben. Hättest du gerne eigentlich die Urne in der Wohnung behalten? Ich habe dran gedacht, ob ich es machen soll. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Man sollte den Leuten die Freiheit lassen, das selbst zu entscheiden. Manche Menschen möchten das und manche möchten es eben nicht. Ich finde das ein sehr piefiges und kleinkariertes Gesetz in Deutschland, dass der Bestattungszwang selbst bei einer Urne besteht. Ja. Das stimmt. Wie lange warst du mit deiner Partnerin zusammen? 20 Jahre genau. Mhm. Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein. Sie hat einen Sohn, der jetzt auch nach Spanien geschrieben hat, weil ich bin ja nur ein Lebensgefährte. Wir waren nicht verheiratet. Mhm. Ich bekomme also auch keine Auskunft über den Obduktionsbericht. Ach so, es wurde eine Obduktion vorgenommen. Richtig, in Spanien. Mhm. In Spanien, ja. Mhm. Das hat auch alles ein paar Tage gedauert da im Krematorium. Das musste ja auch bezahlt werden. Und dass man dir überhaupt dann die Urne übergeben hat. Ja, dafür hatte ich ja die Vollmacht von dem Bestatter aus Deutschland. Mhm, verstehe. Dass ich berechtigt bin, die Urne entgegenzunehmen. Das hat er ausgefüllt und also auf dem Firmenbogen und ich habe den dann mitgenommen. Ja. Jetzt nach den Wochen oder Monaten des Abstandes, das ist ja wirklich noch gar nicht lange her, es ist ja ein paar Monate erst, würdest du deinen oder wie beschreibst du deinen seelischen und psychischen Zustand im Moment? Ja, man denkt natürlich sehr viel dran. Ne? Was ist passiert? Warum ist das passiert? Hatte sie irgendwas? Mhm. Ja. Wie trauerst du? Tja, im Stillen für mich irgendwo. Ich gehe zum Grab, bringe Blumen hin und ich versuche das eben mal zu verarbeiten. Mhm. Und jeder hat da seinen eigenen Weg. Ja. Mhm. Gibt es einen Freundeskreis in Deutschland, einen nahen Kreis, mit dem du zumindest auch so über dein Traurigsein sprechen kannst und über das Unglück? Ja, kann ich. Das geht. Ja, da ist auch eine beste Freundin, die war auch dann hier extra von 300 Kilometern Entfernung ist sie angereist für die Beerdigung. Mhm. Ja, mit der hatte ich natürlich auch gesprochen, die ist dann hier geblieben, also eine Nacht und ist dann am nächsten Tag gefahren, weil das hätte sich ja eh nicht gelohnt dann für sie. Bitte sprich. Die andere Freundin, das ist eigentlich das Merkwürdige an der Geschichte noch. Die Freundin von ihr hat einen Hund, der ist 17 Jahre, wird der jetzt dieses Jahr alt. Mhm. Und da hat sie aber mal zu ihm gesagt, Lucky, du wirst mich noch überleben. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat. Ob sie vielleicht irgendwas wusste, ich kann es nicht sagen. Aber nochmal gefragt, es gab keine Anzeichen einer Erkrankung in den letzten Monaten. Oder? Sie war immer fit und gesund und was? Ja, richtig. Also du hast noch nicht Einblick nehmen können in den Obduktionsbericht? Nein. Und wenn, geht der an den Sohn, aber mit dem stehe ich in Kontakt. Der hat heute auch zufällig angerufen. Ich habe ihn gefragt und er sagte, da ist noch nichts gekommen. Der wird dir das aber sagen. Da ist jetzt Natürlich. Ich fahre aber jetzt im Oktober auch noch mal nach Spanien. Ich werde mal da bei dem Krematorium noch mal nachfragen. Was vermutet ihr? Was vermutest du, was es war? Es bestehen, man macht sich viele Gedanken. Es könnte sein, vom Flug her, aber das sind nur 2 Stunden Flugzeit, da finden sich doch auch hier diese... Ein Embolie? Ja. Könnte, wir nehmen es an, also haben wir mal durchgesprochen, das war der Sohn heute. Mhm. Der brachte mich auf die Idee. Du sagst, du fährst wieder nach Spanien. Ja. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ich wollte eigentlich fragen, meinst du, ob du je wieder nach Spanien fahren kannst mit diesen Erinnerungen im Hinterkopf, aber du fährst? Ja, ich fahre schon seit 20 Jahren ungefähr darunter. Hast du Angst vor dieser Reise jetzt ohne deine Partnerin? Ob ich da bitte was? Hast du Angst vor dieser Reise jetzt ohne deine Partnerin? Ja, ich werde jetzt ganz alleine. Früher sind wir ja immer zusammengefahren. Oder ich bin teilweise. Mhm. Die Eltern waren da, die haben das Haus da. Und dann bin ich auch schon mal für 2 Wochen alleine. Aber es wird sehr, sehr ungewohnt sein. Mhm. Allein neben fremden Leuten da zu sitzen im Flugzeug und die Partnerin ist eben nicht mehr da. Ja, natürlich. Und es kommen 1000 Erinnerungen, was man gemeinsam gemacht hat, wie es früher war und so weiter. Ja, natürlich. Aber du gehst nicht wieder in diese Wohnung, wo das passiert ist? Doch. Das ist ja unsere Ferienwohnung. Ach so, das ist eure eigene. Ich dachte, ihr hättet die gemietet oder die gehört euch. Ach, da ist es ja besonders hart. Da hast du aber wirklich Mut. Also, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Die Garnitur haben wir natürlich entsorgt, wo sie drin gestorben war in dem Sessel. Die Möbel existieren nicht mehr und da stehen jetzt auch neue. Mhm. Was aber sowieso geplant war. Mensch, Dirk, das tut mir sehr, sehr leid für dich. Das ist wirklich ein großes Unglück. Für sie war es natürlich ein Tod ohne Leid. Das ist das einzige Tröstliche dabei. Aber wie alt hast du, ist sie geworden? 57. 57, oh mein Gott, das ist ja nur kein Alter. Das ist kein Alter, ne? Mhm. Dann wünsche ich dir von Herzen, lieber Dirk, dass du weiter das verarbeiten kannst. Ich habe so den Eindruck, dass du es ganz gut im Griff hast. Zumindest erscheint es mir so. Obwohl es wahrscheinlich auch wahrscheinlich Stunden gibt, wo es ganz, ganz schwach in dir ist. Richtig. Hm. Aber vielleicht ist es auch gut, dass du wieder hinfährst und dich konfrontierst mit auch mit der Wohnung und da gibt es keine Generalregel, wie man das machen sollte. Nein, ich hatte sie auch noch eine Woche ungefähr in Spanien und habe die Urne dann auch schon mal nach draußen gestellt und habe dann auch draußen irgendwo im Sessel gesessen. Mhm. Und dann mit ihr gesprochen und oder gesagt, ich sitze jetzt noch hier und ja. Es ist auch ein Ort des Abschiednehmens und insofern dann auch noch wieder ein guter Ort, dass du das so da tun konntest. Ja. Ja. Lieber Dirk, von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Viel Kraft und danke. Dann auch eine gute Reise, dass du das gut überstehst und dass du da wieder Kraft schöpfen kannst. Alles Gute. Danke, Domian. Sehr gerne. Tschüss, Dirk. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 übrigens zwischendurch mal gesagt. Morgen sind wir erst um 13.15 Uhr im Fernsehen. Hier ist Yunus, 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Yunus. Spreche ich das richtig aus? Richtig, das ist korrekt, ja. Das ist sehr gut. Das ist ein türkischer Name. Richtig. Auf Deutsch heißt es, also das Gegenstück ist Jonas. Was heißt das? Jonas, das Gegenstück. Ach, Jonas. Wenn man es wörtlich übersetzt, wird es Delfin heißen. Echt? Heißt Jonas heißt Delfin, das ist ja lustig. Nein, das ist. Ich habe auch einen Mitarbeiter, der heißt Jonas, dann kann ich den immer eigentlich Delfin nennen. Ja, hey, oder Delfin, so. Komm mal rüber. Jonas, 17 Jahre alt, weswegen rufst du an? Und zwar, ich würde gerne mit dir über das Thema Glauben und wirklich extremen Glauben sprechen. Darüber spreche ich sehr gerne. Gleich die konkrete Frage zurück. Bist du ein extrem gläubiger Mensch? Mittlerweile, also immer noch ja, aber nicht mehr so, wie ich es früher gewesen bin. Welchen Glauben hast du denn? Ich bin muslimisch. Ja. Ich würde mich selber als konservativ bezeichnen. Dieses Konservative ist vielleicht auch schon teilweise liberal vielleicht, aber... Aber du hast gerade gesagt, du bist nicht mehr so gläubig oder so extrem gläubig wie vorher. Wie warst du denn früher drauf? Extrem meine ich damit, dass ich sehr militant war. Ich habe mit Terrororganisationen sympathisiert. Ich war für Anschläge. Also radikal islamistisch, kann man genau, sagen. Genau. Wie alt warst du da? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Also zwischen 15 und 16 so. Das ist ja eine sehr, sehr krasse Haltung, wenn junge Leute so drauf sind. Warum warst du so drauf? Ich meine, ich bin kein Psychologe oder so, aber ich nehme an, dass ich einfach als kleines Kind schon, also als Kleinkind häusliche Gewalt erfahren habe. Zwar nicht mir gegenüber, aber gegenüber meiner Mutter, von meinem Vater ausgehend. Mhm. Und auch immer, ich sag mal, ausgegrenzt wurde von Mitschülern. Ich wurde gemobbt und hatte eigentlich keine Freunde und konnte mir das nicht erklären, weil ich ein hilfsbereiter, netter Mensch bin. Mhm. Und auch ganz offen und eigentlich mich nicht gerne verschließen. Das kann ich mir nicht erklären. Dann habe ich halt mir natürlich so einen Feind gesucht. Irgendwas, worauf ich es kompensieren kann. Ja, so ist es gut erklärt. So kann ich es verstehen. Das heißt, die Familie war gar nicht oder ist gar nicht so extrem religiös. Nein, überhaupt nicht. Also mein Vater hat bis zur Scheidung von meiner Mutter hat er überhaupt nicht gebetet. Nach der Scheidung hat er angefangen zu beten und so. Hat er sich sagen, da sein Halt gesucht in der Moschee. Mhm. Und meine Mutter ist, also sie sagt, sie ist gläubig, aber sie trägt kein Kopftuch, betet nicht. Und erklär mir mal bitte, das ist, finde ich, interessant, dass wir beide jetzt miteinander reden können, wie du damals als extrem gläubiger Mensch, der du dich ja so gesehen hast, Dinge gut finden konntest, die ja äußerst brutal sind. Das geht ja hin bis heute, wenn wir von ISIS die Enthauptungen sehen oder davon erfahren. Wie kann man das in Einklang bringen mit dem eigenen Glauben? Ich habe es nicht mit dem Glauben in Einklang gebracht. Das war bei mir eher mit dem Hass. Ich habe gehasst, mehr habe ich nicht. Ich kannte meinen eigenen Glauben nicht. Und aber vor Ort, war aus einem Hass heraus, aus einem dummen, naiven Hass heraus, habe ich gesagt, ja, das ist gut. Andererseits stelle ich mir vor, ich habe auch eine sehr extreme Glaubensphase hinter mir, eine christliche. Das ging bei mir einher, dass ich sehr viel in der Bibel gelesen habe. Hast du damals auch viel im Koran gelesen? Überhaupt nicht. Ah. Überhaupt nicht. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe einfach mich so ganz oberflächlich mit der Religion, ganz oberflächlich mit Politik beschäftigt. Ich habe einfach gesagt, ja, das ist mein Feindbild, was die machen ist falsch und deswegen darf ich die töten, so nach dem Motto. Glaubst du, dass das bei den extremen, also bleiben wir bei ISIS, bei den Extremisten genauso ist, dass die gar nicht viel vom Glauben wissen und verstehen? Ich glaube, das ist da ganz einfaches. Und zwar, das sind, wie ich weiß nicht, wie man das nennt, das sind so Rattenfänger. Mhm. Leute, die keine Ahnung haben, wie ich damals. Ich war ja auch für die ISIS gewesen. Mhm. Nur waren die damals noch nicht so bekannt wie heute und... Ja klar, aber ich sag trotzdem, das ist gut, was die machen und alles, aber... Gab es denn damals schon für dich eine Grenze, dass du sagtest, ja, also so weit und dann ist aber auch gut, dass... Ich fand eigentlich, rein zumindest fand ich es nie gut, dass Leute erschossen werden, also so hingerichtet werden. Das fand ich irgendwie nicht so schön. Aber ich meine, ich habe gesagt, ja, Anschläge sind okay. Also zivil, wenn Zivilbevölkerung gestorben ist, da war ich immer dagegen, weil ich habe gesagt, das finde ich scheiße, wenn das... Entschuldigung, wenn ich so sage, aber das ist einfach so... Und ich habe gesagt, ja, ich finde das nicht gut, wenn es Amerika so macht oder wenn es in Gazastreifen passiert, dann finde ich es auch nicht gut, wenn die das machen. Aber irgendwann hat sich sogar diese Moral auch abgeschaltet gehabt. Verstehe. Also wir stehen jetzt kurz vor dem 11. September. Mhm. Wie fandest du denn damals die Anschläge in New York? New York, ich fand sie irgendwie, ich habe nicht daran geglaubt, dass es von Al-Qaida ausging. Weil ich meine... Ich habe immer gesagt, ja, Inside-Job und das waren sie selber, haben sie selber koordiniert. Glaube ich teilweise immer noch, weil ich meine... Okay, aber wenn Al-Qaida es gewesen wäre, hättest du es gut gefunden damals? Ja, eigentlich schon, um ehrlich zu sein. Eigentlich schon. Ich habe mit den Opfern habe ich nicht unbedingt sympathisiert. Und hast du auch an die Opfer dann nicht gedacht und an die Angehörigen der Opfer? Überhaupt nicht. Ich meine, ich hab nur einfach gesehen, ja... war Teilerfolg so damals, habe ich für mich gesehen, mittlerweile denke ich halt anders. Du hast gerade gesagt, das war alles Theorie, du hast selbst nichts Aktives gemacht. Überhaupt nicht, nein, ich habe... Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe irgendwann gesagt, ja, soll ich was machen, aber ich bin ein sehr schmächtiger, dünner Kerl auch, von der Statur her, deswegen habe ich mir nichts zugetraut, irgendwas machen zu können. So, jetzt hast du gerade gesagt, heute denkst du anders. Genau. Durch was ist der Sinneswandel entstanden bei dir? Eigentlich gar nicht. Ich meine, ich war halt ganz allein und das weißt du ja wahrscheinlich selber, wenn man allein ist, dann spinnt man sich so seine eigenen Theorien zusammen und so. Und irgendwann hat mich halt ein türkischer Bruder, sag ich mal, den ich halt einfach kenne, schon lange, der aber nicht gläubig war, bist du, von dem kann ich das gar nicht, dass er gläubig ist. Mhm. Und weil der war glücksspielabhängig und alles. Und der hat mich halt immer in die Moschee gerufen und ich habe gesagt immer, naja, ich habe keine Zeit. Mhm. Und einmal habe ich gesagt, ah, okay, gehe ich einfach mal mit, dann bin ich mit ihm mitgefahren. Mhm. Und da sind wir in so ein ganz anderes Dorf eigentlich gefahren, so eine Moschee. Und ich dachte mir so, okay, was wird das jetzt? Und dann bin ich halt rein, ich kannte den Ort nicht, ich kannte die Leute da nicht. Und da stand halt so ein Pakistaner dann vorne mit so einem Bart bis zum Kinn, und also bis zum Kinn, wie heißt es, bis zum Hals. Ja. Arabische Kleidung, alles, so komplett arabisch angezogen. Und irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich der hat mich ganz brüderlich so aufgenommen. Der kannte mich nicht, das kannte ich selber nicht, weil ich wurde ja immer eigentlich abgelehnt. Und dann habe ich mich beschäftigt damit oder hab mich dann gefragt, warum macht er das? Warum handelt er so, wie er handelt? Das ist ja interessant. Das heißt, da ist jemand dir entgegengekommen und war gut zu dir. Ja genau, einfach so, ohne dass er mich kannte und hat mich verstanden. Und das hat sich quasi schon, das hat den ersten Schalter umgelegt, dass du gedacht hast, dass ich bin auf der falschen Spur. Genau, und damit dann gab es da noch so eine Predigt, sag ich mal, ein bisschen. Und da bin ich auch gleich mitgelaufen. Also es ist so, es gibt, ich sag mal so Dawa-Tätige, Dawa ist das arabische Wort für, wie will ich sagen, so Missionierung ist das falsche Wort, einfach so. Mhm. Also um Muslime wieder in die Moschee zu holen zum Beispiel. Ja. Heißt das denn, dass du seitdem und heute dich mehr mit dem Koran und der Religion beschäftigst? Definitiv. Ich meine, ich habe mir zahlreiche Bücher angeschafft, in denen ich lese. Mhm. Ich gehe eigentlich täglich in die Moschee. Ja. Betest jeden Tag, natürlich. Genau, ja. Also ich schaffe leider noch nicht die 5 täglichen Gebete, aber so viel ich schaffe, mache ich. Wie stehst du denn heute nach deiner Verwandlung, will ich es mal so nennen, dem radikalen Islam und dem Islamismus gegenüber? Ich meine, viele Leute bezeichnen mich als radikal. Mein Spitzname in der Schule ist Taliban. Ich meine, ich lache heute darüber. Aber das hat auch damit angefangen, dass es nämlich so nicht mehr so krass war. Danach haben die vielleicht so genannt. Aber ich meine, den verstehe ich mittlerweile nicht mehr. Okay, konkret. Also wenn du, wir sehen ja fast jeden Tag diese furchtbaren Bilder von IS oder von ISIS. Was sagst du dazu? Ich finde es abscheulich. Das ist weder islamisch noch menschlich noch irgendwas anderes, meiner Meinung nach. Das heißt, du stehst jedem Terrorakt kritisch oder radikal ablehnend gegenüber? Genau, definitiv. Ich stehe jedem Akt von Gewalt kritisch gegenüber und auch bin dagegen. Ich meine, ich stehe eigentlich gegen jedes Unrecht mittlerweile auf, egal von wem es ausgeübt wird, weil ich einfach der Meinung bin, dass Unrecht angeprangert werden muss, egal wer es ausübt. Und soweit ich informiert bin, ist das ähnlich wie im Christentum, dass der Islam den Hass auch verurteilt. Das ist definitiv so. Das wusste ich früher nicht. Ich dachte, ja, man darf Ungläubige töten, also Ungläubige in Anführungszeichen töten. Mensch, Jonas, ich muss dir mal ein Kompliment machen. Ich realisiere gerade, dass du erst 17 bist und wir reden miteinander, als wärst du schon ein ganz erwachsener Kerl und hast schon so eine Entwicklung hinter dir. Hut ab, finde ich richtig gut, wirklich. Und sprichst so differenziert darüber, finde ich richtig respektabel. Ja, aber nein, das musste ich irgendwann machen, ich war suizidgefährdet teilweise früher. Das war auch vor meinem Islamismus, sage ich mal. Ich bin zweimal in die Klinik gekommen und da wurde mir aber nicht geholfen eigentlich. Du hast dir selbst geholfen. Oder das war eine Fügung, dass dir geholfen wurde. Ja klar, und ich meine, irgendwann habe ich mich das hingekommen und gesagt, ja, irgendwas stimmt da nicht. Damals, als du so krass drauf warst, hättest du dann Anschläge in Deutschland auch gut gefunden? Da war ich mir so einer gespaltenen Meinung, weil ich dachte, okay, in Deutschland lebe ich bin aufgewachsen, ich bin halber Deutscher. Ich meine, die Deutschen akzeptieren mich nicht als Deutscher, obwohl ich, wenn ich sogar einen deutschen Pass hätte mittlerweile, habe ich immer noch einen türkischen Pass, aber... Ich akzeptiere dich voll und ganz als Deutscher und als Türke, so muss es sein. Ja, ich weiß nicht mal, welche Nationalität ich habe. Ja, ja. Ich meine, für die Türken bin ich ein Deutscher. Ja, ich kenne das Problem, ja. Und hier bin ich halt ein Ausländer, ein Türke, deswegen weiß ich nicht. Ich bezeichne mich mittlerweile einfach als Mensch. Also damals warst du zwiegespalten, weil es auch dein Land ist, Deutschland, und da wolltest du nun nicht Mord und Totschlag. Nein, ich wollte nicht. Ich habe mich davon so ein bisschen distanziert. So, ich habe gesagt, ja, Hauptsache weg von mir. Weil ich meine, ich habe gesagt, ja, Amerika ist schon weit weg, da können sie das machen, oder da und da. In Deutschland habe ich gesagt, okay. Ich meine, sogar diese Terrorzelle da, die dann erwischt wurden. Ja. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, um ehrlich zu sein, damals schon. Verstehe. Jonas, nun bist du in der Materie drin, du hast dich sehr damit beschäftigt, du hast vielleicht auch noch Kontakte. Deutschland liefert nun Waffen an die Kurden. Genau. Glaubst du, dass daraus resultierend Anschläge in Deutschland zu erwarten sind? Eigentlich nicht. Ich glaube, da wird Deutschland nicht allein tragen sein, weil dafür sind ja die deutsche Waffenindustrie und ja, ich meine, Leidtragende werden andere sein. So. Das wird die Zivilbevölkerung sein, weil die Waffen kommen immer in falsche Hände. Das sieht man immer. Ich meine. Jetzt musst du mir Folgendes erklären. Ja. Wir beide sind uns einig, dass ISIS oder IS, wie man es immer ausdrückt, der absolute Grauen, das Grauen ist. Genau. Und schlimmer geht's kaum mehr. Warum gibt es keinen Aufstand in der guten islamischen Welt, so wie du denkst, die dieses öffentlich verurteilen und sich komplett davon distanzieren? Warum gibt's das? Das ist ganz einfach, Domian. Bei den Muslimen ist es so, wenn ich etwas höre über einen Moslem oder über einen Nicht-Moslem, egal wen, muss ich erstmal hinterfragen, muss ich die Quelle hinterfragen, muss ich gucken, ob es jemand ist, der, sag ich mal, klar bei Verstand ist, der mich nicht anlügt, dem ich vertrauen kann. Und ich meine, den Medien kann ich nicht vertrauen, weil die erzählen meiner Meinung nach viel Müll, wenn der Tag lang ist. Na gut, aber die stellen ja ihre eigenen Videos ins Netz. Ja, weiß ich, aber man ist da immer kritisch gegenüber, sag ich mal. Das heißt, die glauben das gar nicht, dass die so schlimm sind? Doch, glauben sie schon, nur sie distanzieren sich nicht, weil sie sich nicht, entweder nicht sicher sind. Aber was brauchen sie denn noch, um sicher zu sein? Ich weiß es nicht, aber... Ich sag's mal so, ich glaube, dass die Akzeptanz auch des Islams in Deutschland viel größer wäre, wenn es diese Empörungswelle des redlichen Islams, ich will es mal so ausdrücken, wenn es das gäbe. Wenn auch Demonstranten, wir haben so viele Moslems in Deutschland, wenn es große Demonstrationen in Deutschland von Moslems gäbe gegen diesen Gewaltterror. Das würde mich sehr beeindrucken, muss ich sagen. Ja, Domian, aber das liegt an verschiedenen, wie sagt man, an Fakten, sage ich mal. Die Muslime beschäftigen sich mit ihrem Glauben nicht. Die kennen sich da nicht aus. Deswegen wissen sie eigentlich nicht, was der Islam ist. Sagst du, ist das eine heiße These, die du gerade formulierst? Ja klar, aber das erlebe ich ja mit. Okay, ich meine, ich kenne in Anführungszeichen sogenannte Muslime, die den größten Mist produzieren. Und wenn dann darauf ankommt, ja, ich esse kein Schweinefleisch. Und dann denkt jeder Deutsche, ja, Islam ist nur nicht kein Schweinefleisch essen. Und dann glaubt man halt alles, was stimmt. Und ich sage nicht, dass alle Muslime so sind, sondern nur der größte Teil, den ich halt, oder das ist der größte Teil, also, sondern ein nicht kleiner Teil der Muslime, die ich halt kennengelernt habe. Mhm. Und also eine diffuse Gesellschaft, ohne das jetzt entwerten zu wollen, mit vielen Strömungen und vielen Unsicherheiten, und es ist so ein bisschen nebulös. Deswegen gibt es keine klare Gesamthaltung. Ja, ich meine, es gibt ja im Islam auch keine, zum Beispiel kein Oberhaupt für die katholische Kirche. Ja, genau, genau. Ja, ja. Deswegen ist es, ich meine, in Deutschland ist halt zum Beispiel die WTIP sehr groß und die hat sich ja von der ISIS distanziert, soweit ich weiß. Sonst die Milli-Börisch, von der weiß ich nichts. Das, also das sind die zwei größten türkischen islamischen Organisationen in Deutschland, die es gibt. Ich finde es sehr, sehr, ich finde sehr toll, mit dir zu reden, Yunus, du Delfin. Sag mir, verrat mir zum Schluss bitte noch, was du beruflich machst oder mal beruflich machen möchtest. Ich würde sehr gerne zur Polizei. Ja. Habe auch ein Praktikum und alles gemacht, nur ich denke, ich bin zu klein. Also ich komme in die, meine Statur passt, glaube ich. Wie groß bist du denn jetzt? Ich glaube, ich bin 1,65 oder so. Ah, es könnte zu klein sein für Polizei. Also ich muss 1,65 groß sein. Das passt schon noch, aber ich meine, von der Statur her passt es nicht. Ich weiß nicht, ob ich so ein paar Hünen aufhalten könnte oder so. Aber mittlerweile will ich eher studieren, weil die ganzen Muslime, die ich so kennengelernt habe in den Moscheen, haben alle studiert, sind alles Akademiker. Ja, ja. Ich meine, der Pakistaner, den ich gesehen habe, der hat Chemie studiert. Der, also du bist im Moment noch in der Schule? Ja genau, ich mache die Realschule gerade, jetzt fange ich die 10. Klasse an. Verstehe. Mein Lieber, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und ich habe wirklich sehr gerne mit dir gesprochen. Wünsche dir alles Gute, dass dein Weg so verläuft, wie du dir das wünschst. Und ich finde deine Verwandlung und deine Metamorphose finde ich wirklich respektabel und toll. Mach weiter so. Vielen Dank, ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Super Typ. Das gefällt mir sehr gut. Hier ist Micha. Micha ist 25. Guten Morgen. Ja, morgen. Hallo Micha. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist das Thema Spielsucht. Das heißt, du bist spielsüchtig. Ja, so wie ich es sehe, bin ich spielsüchtig, ja. Nicht an den normalen Spielautomaten wie in der Spielothek oder so. Ja. Nee, bei mir ist es zu Hause die PlayStation. Ach so. Ah, verstehe. Das heißt, du hängst endlose Stunden vor dem PC. Ja, so in der Woche kannst du auf 48 Stunden kommen, ja. Arbeitest du auch noch? Ich arbeite auch noch, ja. Wie verläuft dein Tagesablauf? 6 Uhr aufstehen, frühstücken, duschen gehen. Ja. Ja, und dann bin ich dann so um 7 Uhr bei der Post. Ja, du und, arbeitest bei der Post? Richtig. Ja. Und sortiere da meine Post. Mhm. Und je nachdem, wie viel los ist, bin ich dann so zwischen 2 und 3 Bändchen zu Hause. Also ich gehe nicht durch den Bezirk, sondern ich renne durch den Bezirk. Um schnell nach Hause zu kommen an den PC? PlayStation. PlayStation, ja, okay, klar. Richtig. Ja. Also du rennst, um schnell dahin zu kommen. Richtig. Mhm. Und dann sitzt du von 3 Uhr, 3, halb 4 bis in die Puppen. Ja, genau, gib ihn. Jeden Tag. Ja, so gut wie es geht. Seit wie vielen Jahren geht das schon so? Das hat bei mir schon damals angefangen, wo schon die Super Nintendo rausgekommen ist. Das heißt ungefähr wie viele Jahre? Ich bin da nicht so bewandert mit dem. Wann war das her? So 7, 8, sag ich mal. 7, 8 Jahre. Du bist jetzt 25, also ja. Ja, lang genug. Lang genug, würde ich auch sagen, ja. Ja. Gibt es irgendwie noch andere Freizeitbeschäftigungen? Nein. Keine Freunde? Ja, ich habe eine Freundin, sagen wir mal so. Du hast eine Freundin? So Freizeitaktivitäten kaum. Aber wie funktioniert das mit der Freundin? Wann hast du Zeit für die Freundin? Ja, erstmal vorweg, die weiß überhaupt nicht, dass ich so viel am Rumzocken bin. Wie das? Das verstehe ich nicht. Wir wohnen da nicht zusammen. Na gut, aber du hast dann ja sehr wenig Zeit, weil du spielst. Richtig, ganz genau. Und was sagst du ihr, warum du so wenig Zeit hast? Ja, ich habe Termine, wo ich hin muss oder ich habe mich mit Freunden verabredet und so. Aber doch nicht jeden Tag. Das das glaubt die doch nicht. Doch. Ja. Wie oft siehst du sie denn in der Woche? Oh, nicht lange, sagen wir mal. Nicht lange ist mir schon klar, aber wie oft? Einmal und nicht lange, oder wie? Ein, zwei Mal, ja. Und wie lange läuft das jetzt schon so? 3, 4 Jahre. Ach, immerhin. Ja, ja. Aber ich glaube, die hat schon so langsam Verdacht geschöpft. Na, aber ich würde mich bedanken, wenn ich deine Freundin wäre. Du hast ja nie Zeit für sie. Ihr könnt ja am Wochenende gar nicht groß was machen. Ja, das ist das Problem. Ich spiele ja hauptsächlich so Fußballspiele über Internet. Ja. Und ja, es ist einfach der Drang, ne? Wenn meine Freundin da ist und die möchte bei mir übernachten oder möchte mir was unternehmen. Und wenn wir schon so lange unterwegs sind oder wir sitzen abends zu Hause auf der Couch, ich werde nervös. Da kommt bei mir der Drang hoch, dass ich unbedingt zocken muss. Wie ist das denn, wenn ihr Urlaub habt und ihr mal irgendwo hinfahren wollt, eine Woche nach Spanien oder weiß ich wohin? Ja, hör mal, da kommt die PlayStation mit. Ja, aber dann siehst du es doch, was du machst. Ja, ja, aber dann zocke ich ja nicht so viel und dann warte ich dann, bis sie ins Bett geht und dann sage ich ihr, ich bin noch nicht müde und dann geht der Fernseher an, PlayStation, Stuhl und gib ihn. Du spielst ja nicht um Geld, davon gehe ich mal aus. Oder? Was heißt um Geld? Also man kann sich da bei FIFA so Spieler kaufen. Also dann kann man sich über, ich sag mal, so einen PlayStation-Einkaufsladen, kann man sich Kreditpunkte besorgen für Geld, was vielleicht dafür auch noch bezahlen muss. Und das tust du auch? Das tue ich auch, ja. Ich bin schon so knapp bei 600 Euro schon dabei. Wie viel so insgesamt in den Jahren hast du da schon ausgegeben für? Also das Ganze mit allem drum und dran? 6-7 Jahre auf jeden Fall. Nee, das hast du ja schon gesagt. Nee, wie viel Geld du ausgegeben hast in diesen Jahren? Jetzt in diesem Jahr? Nee, so in der ganzen Zeit. Pff, hör mal, da muss ich aber anfangen zu rechnen, das kann ich nicht sagen. Aber ist es nicht so schlimm, dass du verschuldet bist? Nee, verschuldet bin ich nicht, nein. Ja. Also da achte ich schon drauf, ja. Ja, aber es ist eher schon schlimm genug, dass dein ganzes Leben davon beherrscht wird. Und richtig. Es weiß niemand, auch kein Freund oder irgend sonst jemand. Nee, also ich habe ein paar Freunde, die wissen das, aber die halten nicht. Und das Schlimme ist, sind ja auch so brutale Zocker. Ja? Ich weiß, es ist immer sehr schwierig, wenn man in so einer Sache, egal was es ist, so drinsteckt, das zu erklären. Dennoch frage ich dich, was zieht dich denn da so an? Was fasziniert dich daran? Ja, ich bin da für mich und ich bin mein eigener Herr. Und ich zocke ja auch noch gegen andere Leute über die Internetverbindung. Und es ist irgendwie so, ja, du musst auf jeden Fall besser sein als der andere. Weißt du, dann hast du Spieler, die besser sind, genau, und der kommt eben halt nicht hinterher. Ja, ja, und das ist das Erfolgserlebnis und davon will man immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ganz genau. Ja. Und da kann ich dann auch hier schon die Spielsüchtigen, die an Spielautomaten sitzen, die haben wahrscheinlich auch das gleiche Gefühl. Ja, da spielt dann das Geld noch eine Rolle. Ja, ja, klar. Das ist dann noch eine andere. Ja, aber bei mir geht es eben halt nur ums Gewinnen. Ne? Ich verstehe, ja, ist mir schon klar. Ja, ja. Aber du sagst ja immerhin selbst, finde ich schon mal einen guten Schritt, du sagst selbst, du hast das Wort Spielsucht in den Mund genommen. Ja. Finde ich auch. Ich finde das bedenklich, weil du dein ganzes Leben damit zu betonierst, mit dieser ganzen Sache und auch Gefahr läufst, natürlich deine Freundin zu verlieren. Ja, sicher. Und schon seit Jahren keine Chance mehr hast, normales so Freundesleben zu führen, was man eigentlich so gemacht, mit anderen Leuten auch real zusammen zu sein. Ja, ich war auch früher in der Schule der Außenseiter. Ne? Und da war eben halt der einzige Zufluchtsort eben halt hier die Spielkonsolen. Ich finde, es ist jetzt Zeit, die Notbremse zu ziehen, Micha. Ja. Ich meine, du rufst an, das ist ja schon mal ein guter, ist ja schon mal ein guter. Ja, das ist schon der erste Schritt, ne? Finde ich auch, ja. Ja, aber es ist schwierig. Ja. Was hast du denn schon unternommen? Das ist ja auch immer eine wichtige Frage, wenn man in einer Sucht drinsteckt. Was hast du unternommen, schon selbst da rauszukommen? Ja, mein Bruder, der wohnt in Mecklenburg-Vorpommern, der ist jetzt seit kurzem da hochgezogen. Und ich war jetzt, letzten Monat war ich 3 Wochen bei ihm. Um mal davon runterzukommen. Ach, und die 3 Wochen hast du es geschafft? Nein, er hat auch eine PlayStation. Ach. Ja. Gut, also das war schon mal ein Fehlversuch. Richtig. Und er hat ja auch hier die PlayStation 4, die ich habe. Und ich kann mich da unter meinem Namen anmelden. Ja, und dann habe ich ja auch gezockt. Wie formulierst du das denn für dich? Was bedrückt dich am meisten in der jetzigen Situation? Ja, der soziale Kontakt zu anderen Leuten, weil ich kenne nur meine paar Freunde, die ich habe, meine Arbeitskollegen und meine Freundin. Und meinen Bruder, den sehe ich ja nicht mehr so oft. Ja. Ja, das ist ein gewichtiges Argument. Und je länger du das machst, desto schlimmer wird es. Naja. Also muss was geschehen. Ja. Also ich rate dir jetzt zunächst, wenn du das, sagen wir so, es wäre natürlich ganz gut, wenn du das durch Eigeninitiative und durch eigene Disziplin schaffen würdest. Aber so ein bisschen Sorge habe ich, dass das nicht funktioniert, weil du so aufgesogen bist davon. Ja. Da muss man sich von Außenhilfe suchen. Ist auch nicht schlimm und da bricht man sich keine Krone ab. Ja. Keinen Zacken aus der Krone. Wir werden dir gleich mal ein paar Anlaufstellen geben, wo du dich hinwenden könntest und zunächst mal eine Beratung suchst. Okay. Und daraus werden dann neue Dinge folgen. Aber das musst du natürlich auch machen, da musst du auch hingehen. Und du musst auch den Willen haben, sonst kannst du es vergessen. Sonst bringt dir auch keine Beratungsstelle was. Ja, hätte ich ja keinen Willen, hätte ich ja nicht bei dir angerufen. So, genau, so verstehe ich es dann eben auch. Gut, Micha, dann machen wir das so. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Kriege ich doch eine Unterschriftskarte von dir. Sehr gerne. Dann sagst du dem Henning deine Anschrift. Und den Elch möchte ich haben. Den kriegst du nicht. Scheiße. Tschüss. Okay. Ciao. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Das hat auch noch keiner gesagt. Den Elch möchte ich haben. Elch gibt's nicht. Wir sind froh, dass wir den haben. Und ich habe immer so Sorge, dass der kaputt geht. Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Hier ist Andreas, 80 Jahre. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, stimmt das? 80 Jahre? Ja, es stimmt. Und noch lebendig. Nee, das habe ich, weil der Name ist für einen 80-Jährigen eher ungewöhnlich. Ja, also wie gesagt, aber das Problem ist trotzdem akut im Augenblick noch und die 80 Jahre sind im Grunde genommen ein Hemmnis. Um was geht's denn konkret, Andreas? Es geht konkret nächstes Mal um den Altersunterschied. Ich stehe in freundschaftlich, ritueller, nicht erotisch motivierte Verbindung mit einem katholischen 40 Jahre alten Priester. Aber nicht erotisch und sexuell? Nicht sexuell, nichts dergleichen, nein. Aber in einem Partnerschaft? Es ist ein betontes Verhältnis. Und zwar, ich nehme an, dass damit eine latente, leider muss ich das so sagen, eine latente, vielleicht eingeborene Homosexualität bei dir mit motiviert ist. Aber ich habe das niemals ausgenutzt in meinem ganzen Leben nicht. Ach. Also insofern ist auch dieser Mann jetzt verschont von diesem Gedanken. Das heißt im Klartext, du liebst diesen Mann, aber ihr habt keine erotischen... Nein, nichts dergleichen. Und ich habe niemals etwas artikuliert in dieser Hinsicht. Glaubst du denn, dass er eine homosexuelle Neigung hat? Das weiß ich nicht. Es geschehen ein paar Dinge. Ich weiß nicht, ob man die am Telefon überhaupt artikulieren soll. Aber das Problem ist halt, dass ich aufgrund dieses Altersunterschiedes... keinerlei Verbalisierung des Problems und überhaupt nichts vornehme, sondern wir reden ganz normal über die normale Schiene, die man einfach einhalten kann, wenn man mit einem Geistlichen spricht. Ja. Das Generationsproblem ist ein ungeheures Hindernis in diesem Fall. Aber ich bin halt trotzdem interessiert und zwar ist das ist keine religiöse Neugier, aber es ist eine Neugier nach der Wahrheit des Glaubens, nach der Verbindlichkeit des Dogmas. Und deswegen habe ich versucht, diesen Mann, der habe ich gemerkt, dass er suggestibel ist. Ja, jetzt muss ich mal noch mal ein bisschen nachfragen, um alles zu verstehen, Andreas. Du glaubst, dass du eine schwule homosexuelle Neigung hast, hast es noch nie ausgelebt in deinem ganzen Leben. Hast du denn früher heterosexuell gelebt? Auch nicht. Ich habe asexuell gelebt. Das heißt, du hast in deinem ganzen Leben nie Sex gehabt? Ganzes Leben ohne Sexualität gelebt. Ja. Hast du in deinem ganzen Leben mal einen Menschen berührt? Ich habe niemanden berührt, ich bin niemandem umgegangen. Wenn irgendwelche Tendenzen spürbar wurden, habe ich das verdrängt. Und das ist mir auch gelungen. Es gibt keinerlei erotische Erfahrung. Beziehung zu irgendeinem Mann oder zu irgendeiner Frau. Wie hast du das ausgehalten all die Jahre? Das habe ich ausgehalten durch Masturbation. Ja. Aber es war keine Masturbation durch Artikulierung meines Geschlechtsgliedes, meines Körpergliedes, sondern es war eine Masturbation, die ich vollkommen durchziehen konnte über Konzentration auf diesen Körperteil. Und das hat zum Orgasmus geführt? Habe ich das geschafft? Ich kam zu einem Orgasmus durch Konzentration. Warum hast du deinen Penis nicht angefasst? Weil ich nicht wollte. Ich dachte, ich würde mich demütigen dadurch. Ich verstehe. Ja. Es war gewaltige Anstrengung, zunächst einmal auch moralischer Art, immer noch. Wie kommt das? Bist du so streng religiös erzogen worden? Ich bin relativ streng religiös erzogen worden und ich bin immer noch religiös. Ich bin nicht gläubig im katholischen Sinne, ein Katholik. Ich bin nicht gläubig im katholischen Sinne und ich lehne mich scharf auf gegen alles dogmatische Denken. Ja. Ich lehne mich auf, an bestimmte Grundvorstellungen, sogar in der Trinität. Ich glaube nicht an den Heiligen Geist, weil ich darin eine dritte Gottheit sehe. Wir haben nur einen Gott. Müssen wir nicht so vertiefen, die religiösen Aspekte. Noch eine andere Frage. Das Sexuelle war das eine. Aber gab es nicht in deinem Leben immer wieder vielleicht doch große Sehnsüchte nach inniger Liebe zu einem Menschen? Hat es gegeben, aber es hat nicht stattgefunden. Warst du denn verliebt mal in Menschen, Männer, Frauen? Als ich Schüler war, war das vielleicht noch der Fall, aber ich habe mich später nicht mehr verliebt. Was hast du beruflich in deinem Leben gemacht? Es ist auch kein Thema, das wir fortführen wollen. Okay, entschuldige. Man lässt sich darüber nichts berichten, das ist vielleicht der Grund. Okay, es geht ja letztendlich auch um diese Beziehung zu dem 40 Jahre jüngeren Priester. Und wie du damit jetzt umgehen sollst? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass eine freundschaftliche Wärme besteht zwischen ihm und mir. Ja. Ich kann ihn aber nicht einschätzen. Das will ich auch nicht. Jetzt ganz ehrlich unter uns beiden. Liebst du diesen Mann? Es besteht eine Tendenz dazu. Würdest du ihn gerne mal streicheln? Nein. Nein? Warum nicht? Weil es ist so, der Mann ist jung und ich wollte ihn eigentlich nur für Erkenntniszwecke benutzen, habe ihn deswegen heterosuggestiv. Was ist dann das Problem? Ich habe ihn suggestiv behandelt, ich habe ein Bild von ihm aufgehängt und fing an, mit diesem Bild zu reden. Ja. Und erstaunlicherweise hat das Bild reagiert. Ich meine, du kannst davon halten, was du willst. Aber das Bild hat reagiert. Okay, aber du siehst ihn ja auch real. Ihr trefft euch auch oft. Wir treffen uns gelegentlich. Gelegentlich. Ja. Ganz gelegentlich, ja. Versuche mir, das Problem zu erklären. Man könnte ja jetzt sagen, okay, dann ist es halt eine innige platonische Freundschaft oder eine Beziehung und wir belassen es dabei. Aber du rufst mich an. Was ist das konkrete Problem für dich? Und kriege das Problem, dass ich ihn wirklich sehr, sehr gern habe. Und dass ich natürlich ich weiß, dass er ein, ich will ihn nicht zum Perzipienten machen, von irgendwelchen merkwürdigen Verhaltensformen, die ihn betreffen könnten und unter denen er leiden müsste, womöglich seine Persönlichkeit berühren würden und er dann... Das verstehe ich nicht so recht. Kalkulierbar wahrscheinlich eine Schädigung erfahren müsste, auch durch mein Verhalten. Und das will ich auf keinen Fall. Was würde dagegen sprechen, wenn du ihm einfach mal sagst, dass du ihn sehr gerne hast? Nein, das werde ich nicht tun. Warum? Niemals. Erklär es mir. Das hat ja mit Sexualität noch gar nichts zu tun. Es hat indirekt mit einer Form von Sexualität zu tun. Nein. Ich habe auch heterosexuelle Freunde, denen ich sage, ich liebe dich. Ich habe einen Freund, der ist stockhetero und wir sagen uns, dass wir uns lieben. Und das ist okay, das ist gut. Du kannst einem katholischen Pfarrer nicht sagen, wenn er normal ist. Und ich nehme an, dass er stinknormal ist. Das Problem. Oder ich täusche mich. Ich finde, dass du da wirklich ehrlicher vorgehen solltest. Du bedrängst ihn doch gar nicht damit. Du willst ja gar keine Sexualität. Du willst ja nur ein Stück mehr Offenheit, so habe ich das verstanden. Ja. Und du hast dein ganzes Leben, Andreas, du bist ein 80-jähriger Mann, du hast dein ganzes Leben dich zurückgenommen. Das ist eine ungeheure Disziplin, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber es ist nie zu spät, solange man noch atmet. Geh doch jetzt noch mal einmal ein Stück weiter in deinem Leben. Versuch es doch mal. Vielleicht öffnest du eine ganz neue Tür, ist das sogar auch... Eine sehr schöne Situation für deinen Freund, für den Priester. Auch ein Priester, man darf auch einen Priester gerne haben. Das hat ja mit Sexualität erstmal gar nichts zu tun. Ich würde es ihm nicht sagen, nein. Ja, dann wirst du. Da ist eine, ich meine, ich müsste jetzt von Scheu reden oder. Ja, von weiß nicht, wie man das nennen kann. Ja, von gelerntem, distanziertem Verhalten auch. Das ist das Problem. Das ist also sicherlich ein pathologischer Aspekt vielleicht, bei dem ja. ganzen Denken. Ja, ja, ja, vielleicht. Weil ich kann das dann nicht ausbauen, aber, jetzt am Telefon sowieso nicht. Aber dann bleibt ja nichts anderes übrig, als es genauso weiter zu laufen zu lassen wie bisher. Ich kann es so weiterlaufen lassen, dass wir uns spirituell begegnen. Ja, immerhin, dann macht das. Und dass so etwas statt Liebe läuft dann so etwas wie Caritas. Das ist eine Haltung, die sich verwandt fühlen darf mit Liebe, aber das ist natürlich keine körperliche und auch keine kontaktorientierte Liebe, sondern es ist eine Liebe, die läuft völlig über den Kopf. Andreas, das tut mir leid. Wir können nicht weitersprechen, weil die Sendung vorbei ist. Geht in Ordnung. Ich bedanke mich. Wir belassen das dabei. Ja, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Bis morgen, ein Uhr. Ein bisschen später. Bis dann. Tschüss. Ciao.